Ich fängt ungefähr 19 Uhr an. Inshallah, in den nächsten Tagen werden wir auch ein bisschen eher anfangen, deshalb aufpassen. Barakallahu fikum. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد unser Unterricht heute ist auf Arabisch und Deutsch wie immer und wir werden weiter inshallah mit der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam fortfahren und zuletzt waren wir barakallahu fikum wir haben zuletzt erklärt dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Auswanderung vollendet hat صلوات الله وسلامه عليه طيب درسنا باللغتين العربية والألمانية بارك الله فيكم وسنبدأ الآن إن شاء الله مع العهد المدني العهد المكي قلنا الدعوة مرت في مرحلتين أساسيتين المرحلة الأولى هي العهد المكي والثانية العهد المدني والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما وثم هاجر إلى المدينة ومكث في المدينة حوالي العشر سنوات ثم مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هناك طبعا لكل عهد من العهدين ميزات وخصائص وأسلوب وطريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بينما كان التركيز في العهد المكي على العقيدة والأصول كان التركيز في العهد المدني كذلك على العقيدة والأصول ولكن كان هناك آيات الأحكام ونزلت آيات الأحكام وفي العهد المكي كانت الدعوة متوجهة إلى أهل مكة وإلى الذين كانوا يتم الحج أما في العهد المدني توجهت الدعوة ليس فقط إلى أهل مكة وأهل المدينة وإنما إلى جزيرة العرب بل إلى خارج جزيرة العرب لأن الإسلام دين للناس جميعا والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين وبالنسبة للتشريعات التفصيلية والأحكام العملية بالنسبة للحلال والحرام كان ذا الأمر كله في العهد أو أغلبه كان في العهد المدني وليس في العهد المكي العهد المكي كان فيه الصحابة أو المسلمون مستضعفون أما في العهد المدني أصبحوا أقوياء ليس في أوله وإنما فيما بعد في العهد المكي كان هناك في مكة فقط عباد للأصنام أما في العهد المدني كان هناك اليهود وكان هناك النصارى وكان غيرهم من الناس في العهد المكي كان النبي صلى الله عليه وسلم في قومه أما في العهد المدني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في قوم آخرين وفي قوم كان بينهم عداوة في العهد المكي كان المسلمون تحت ولاية الكفار أما في العهد المدني أصبح المسلمون هم الولاة على المدينة فذلك بارك الله فيكم هناك أمور كثيرة تغيرت هناك أمور كثيرة تغيرت في العهد المدني بارك الله فيكم we have erklärt, dass die Da'wa, die islamische Da'wa, das wird Aufruf zum Islam, das hat zwei Hauptphasen gehabt. Die erste Phase war die Phase von Mekka und die erste Phase war die Phase von Medina. Und die Phase von Mekka ist beendet, als der Prophet Muhammad s.a.w. auswanderte. Und dann hat die neue Phase angefangen und das ist die Phase von Medina. Und es gibt bestimmt, barakallahu fikum, Merkmale und Eigenschaften für jede Phase, das wird für jede Zeit. Die Zeit von Mekka, der Prophet Muhammad s.a.w. ist in Mekka 13 Jahre geblieben, er hat die Leute zum Islam aufgerufen und in Medina 10 Jahre. Aber jede Phase, jede Zeit hat die andere Merkmale als die andere Zeit. Zum Beispiel in Mekka, hat Allah subhanahu wa ta'ala sage ich jetzt vorwiegend ja, über Al-Aqida gesprochen das war mehr über Al-Aqida und die Grundlagen der Religion aber in Medina war die Sache anders Es gab auch noch über Aqida und die Grundlagen der Religion, aber es gab in Medina dann viel über Ahkam, über Urteile in der Religion, Halal, Haram, machst du das, machst du nicht und so weiter. In Mekka war der Prophet Muhammad s.a.w. unter seiner Familie, unter seinem Stamm, aber in Medina war er bei anderen Leuten. In Mekka gab es keine Juden und keine Christen und keine Andersgläubige sozusagen, aber in Medina gab es Juden und gab es Leute, die was anderes geglaubt haben. In Mekka waren die Muslime schwach, aber in Medina, am Anfang waren sie noch nicht so stark, aber dann in Medina waren sie stark. In Mekka waren die Muslime unter sozusagen unter der Herrschaft von den Mekkanern, von den Götzendienern. Aber in Medina waren die Muslime selber die Herrscher, die in Medina waren. Deshalb gibt es Unterschiede, die klar sind zwischen den beiden Phasen. Eine Sache ist noch wichtig, und zwar in Mekka war die Da'wa ausgerechnet an die Mekkaner und Umgebung gerichtet. Aber in Medina war die Da'wa dann für die ganze Welt, weil der Prophet Muhammad s.a.w. angefangen hat, die Leute in den ganzen Arabien zum Islam aufzurufen. Und dann, barakallahu fikum, hat der Prophet Muhammad s.a.w. die anderen auch zum Islam aufgerufen, wie zum Beispiel die Leute, die in Ägypten waren, in Persien waren, die Römer und so weiter. Der hat sie alle zum Islam aufgerufen. Barakallahu fikum, man sollte das verstehen, es gibt Merkmale, die unterschiedlich sind zwischen den beiden. Haben gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Quba erreicht. Und das war das Letzte, was wir erklärt haben. Al-Nabi s.a.w. wasala Quba, barakallahu fikum, wa taban kana mina al-muhim an yakun lil-muslimin makan يصلون فيه ويذكرون الله ويعبدون الله سبحانه وتعالى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام في بني عمرو بن عوف وهو في منطقة قباء وبنى هناك مسجد قباء، ومسجد قباء أنزل الله سبحانه وتعالى فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد هو الذي أسس على التقوى، لأن بعض أهل العلم ذكروا أنه مسجد المدينة، ولكن الراجح أنه مسجد قباء. ومسجد قباء بارك الله فيكم، ومسجد المدينة أسس على التقوى، ولكن أول مسجد أسس في الإسلام هو مسجد قباء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره كل يوم سبت يصلي فيه، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد قباء كعمرة، صلاة في مسجد قباء كعمرة. بارك الله فيكم. Die wichtigsten Plätze für die Muslime sind die Moscheen. Und der Prophet Muhammad s.a.w. war in den Häusern von Bani Amr ibn Auf. Und die waren diese Leute in Quba. Quba ist ein Vorort vor Al-Medina. Das ist nicht direkt in Medina. Heute sagen wir, ist es in Medina. Aber damals war das ein Vorort vor Al-Medina. Und der Prophet Muhammad s.a.w. natürlich hat einen Platz gebraucht, damit er betet, damit die Muslime sich versammeln. Und dort hat der Prophet Muhammad s.a.w. die Moschee von Quba gebaut, und das war die erste Moschee in der Geschichte des Islam. Das heißt, in der Geschichte der Lehre von unserem Prophet Muhammad s.a.w. war die erste Moschee, die der Prophet Muhammad s.a.w. gebaut hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran herabgesandt, in Surat al-Tawbah, die Ayah 108, لَمَسْجِدًا أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى. Das ist eine Moschee, die auf Basis von Gottes, von Ehrfurcht aufgebaut worden ist, von Anfang an, ist natürlich geehrt. Das du dort betest. Es gibt dort Leute, die sich reinigen wollen. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt die sich Reinigenden. Deshalb, barakallahu fikum, war diese Moschee. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Quba Moschee jeden Samstag besucht. Und er hat dort zwei Raka'a gebetet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ein Gebet in Quba Moschee ist wie eine Umrah. Man bekommt den Lohn von einem Umrah, wenn man zwei Raka'a in Quba gebetet hat. Und manche Gelehrten haben gesagt, nein, die erste Moschee wäre die Moschee von Medina, aber eigentlich die erste Moschee war die Moschee von Quba. Die Moschee auch von Medina wurde auf Basis von Taqwa aufgebaut. Aber hier, barakallahu fikum, wurde die Moschee von Quba gemacht. فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء أقام الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس ثم خرج يوم الجمعة قاصدا طيبة قاصدا المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم ابن عوف في المسجد الذي ببطن الوادي كان يسمى رانونا وصلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كانت في هذا الوادي هو بين قباء والمدينة بين قباء والمدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع في مكة أن يصلي بالناس وخطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة هناك طبعا بعض أهل العلم ذكر أنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة ولكن أغلب الأسانيد في ذلك هي مرسلة فأتاه بعد ما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة أتاه رجال من بني سالم بن عمرو بن عوف وقالوا يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة المنعة العدد الكثرة العدة هي السلاح المنعة القوة وحماية الجار يعني نحن نحميك وأنت منا هو الذي تريده ويتشبثون بزمام الناقة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها القصواء فيقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة والنبي صلى الله عليه وسلم تاركها حتى وصلت الناقة إلى موضع المسجد الشريف ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب عليها فكان طبعا نزول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري على أبي أيوب الأنصاري ولكن هذا طبعا كان فيما بعد لأنه قبل ذلك بارك الله فيكم كان الناس يخرجون إلى أمام المدينة أو إلى قربا من المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يوما مشهودا في تاريخ الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكبا ناقته القصواء وأبو بكر الصديق ردفه يعني خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبنو النجار حوالي النبي صلى الله عليه وسلم متقلدين سيوفهم حتى ما أحد يعني يكون له أنه يفعل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم أو يفكر أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت المدينة بشبابها وشيبها وشبانها حتى أنه خرجت جوار يعني بنات صغار بنات صغيرة من بني النجار يقولون نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار يعني نريد النبي صلى الله عليه وسلم يكون جارنا وبارك الله فيكم أما القول بأنهم خرجوا وقالوا طلع البدر علينا من ثنيات وداع وجب الشكر علينا مدعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع فهذا غير صحيح هذا غير صحيح لأن ثنيات الوداع من طرف الشام وليست من طرف مكة ثم لا يثبت هذا الأمر وابن القيم والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر وغيرهم ذكروا أن هذا لا يثبت وإنما الذي قالوه كانوا يقولون الله أكبر جاء رسول الله الله أكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطبعا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حطت أولا في موضع المسجد ثم حطت في، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم حطت في بني النجار، فقال من؟ فقالوا أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب عفوا الأنصاري. وأقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دار أبي أيوب 7 أشهر، ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وانتقل من هناك إلى بيته صلوات الله وسلامه عليه. بارك الله فيكم. نخدم دي بروفيت صلى الله عليه وسلم دي قبة مشي باوت ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Quba geblieben, und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Weg genommen in Richtung Medina, Wir haben gesagt, Quba ist vor Ort. Und auf dem Weg kamen die Leute von Salem ibn Auf. Die haben gesagt, oh Prophet, kommt zu uns, kommt zu uns. Aber dann war das Freitag und der Prophet ist bei ihnen geblieben. Er hat dort die erste Jumu'ah Rede gehalten. Die erste Jumu'ah Rede gehalten. Er konnte in Mekka sowas nicht machen, sallallahu alaihi wasallam, weil die Mekkaner ihm diese Möglichkeit nicht gegeben haben. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jumu'ah Rede gehalten. Manche Gelehrten haben versucht, die Jumu'ah Rede sozusagen zu berichten, was er dort gesagt hat, aber es gibt keinen klaren Beweis diesbezüglich, barakallahu fikum. Es gibt keinen klaren Beweis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Manche Gelehrten haben das überliefert, aber das ist nicht so. Es gibt Schwäche in den Überlieferungsketten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam blieb dann bei den Häusern von Salim und Amr ibn Auf. Die haben gesagt, oh Prophet, bleib bei uns, wir werden dich schützen, du bist einer von uns, was du willst, bekommst du. Und die haben immer, die haben Zügel von seinem Kamel genommen. Lass das uns, Kamelstute war das, lass das bei uns, oh Prophet. Und so was, der Prophet sagte ihnen, lasst die Kamelstute, sie ist befohlen. Natürlich, die Kamelstute dann ging nach Medina und sie saß an dem Platz, an dem später die Moschee gebaut worden ist. Und der Prophet sagte, wer ist der Nächste hier? Die haben gesagt, Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei ihm geblieben. Aber davor, barakallahu fikum, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reinkam in Medina, die Leute haben die ganze Zeit gewartet. Die Jungs und die Mädchen, die Jugendliche, die Älteren und die Kinder, Frauen, Männer, die warten nur auf diesen Moment. Der Gesandte Allahs, das wird der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der wird kommen nach Medina. Die haben gewartet. Ich meine, manche Gelehrten haben erklärt, in Sira Gelehrten, die haben gesagt, die Leute dann haben Tala al-Bidru alayna gesungen als der Prophet. Und als Beweis, ich meine, gibt es Film Risala, das ist der gute Beweis, Allahumma barik, möge Allah uns bewahren. Das ist Ironie gemeint, mit sehr guter Beweis, das ist Ironie. Es gibt einen Film, das heißt Film Risala, Botschaft, und die Leute kommen mit ihren Trommeln und ich weiß nicht was, und die Frauen und so, und die Männer, die tanzen und so. Das ist alles, barakallahu fikum, nicht authentisch. Nicht authentisch. Es gibt keinen Beweis, dass sie sowas gemacht haben. Und noch dazu, Tala al-Bidru alayna min Thaniyat al-Wada'. Thaniyat al-Wada' ist von, das ist im Norden und Mekka ist im Süden. Wieso? Deshalb, barakallahu fikum, das ist nicht wahr. Dazu aber, es gibt noch etwas aber, das richtig ist. Die Kinder und die Jugendlichen, die haben gesagt, Allahu Akbar, Ja'a Rasulullah. Sie haben in den Straßen von Medina das gesagt. Allahu Akbar, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist angekommen. Und dann kamen ein paar Mädchen, kleine Mädchen von Beni Najjar. Die haben gesagt, wir sind die kleinen Mädchen von einer Najjar-Familie. Und wir hoffen, dass der Prophet Muhammad unser Nachbar wird. Der Prophet sagte ihnen, liebt ihr mich? Da haben sie gesagt, natürlich, wir lieben dich. Der hat gesagt, bei Allah, ich liebe euch auch. Ich liebe euch auch. Ich liebe euch auch. Wir sind diese kleinen Mädchen von Bani an-Najjar. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist bei Abu Ayyub al-Ansari. رضوان الله عليه قبليبن باي اين قبليبن زيبن موناتن باي ابو ايوب اون ich meine ايوب und ابو ايوب die haben alles für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht. Der hat niemals sozusagen etwas gebraucht, als sie zu ihm gekommen sind, ja, mit das gebracht haben und so weiter. Abu Ayyub hat nicht gegessen, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam gegessen hat. Und Abu Ayyub, schaut mal jetzt, als man die Teller zurückgebracht hat, der hat gesagt, wo hat der Prophet Muhammad zusammen gegessen? Wo waren seine Hände? Da haben gesagt, hier, der hat von dort gegessen, Abu Ayyub. Weil das Baraka ist, das stimmt. Wenn wir jetzt wissen, dass etwas vom Propheten geblieben ist, natürlich, wir suchen Segen, inshallah, durch diese Sache bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und so hat Abu Ayyub das, der war schlau. Deshalb, barakallahu fikum, ich meine, Abu Ayyub hat so viel gemacht und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das für ihn nicht vergessen. Salawatullahi wa salamu alayhi. Der Prophet hat immer das Gute mit Gutem begegnet, nicht mit Schlechtem. Und das Schlechte noch mit Gutem. Subhanallah. Sieben Monate ist bei ihm geblieben und danach wurde die Moschee gebaut und der Prophet auch hat die Gemächer gehabt neben der Moschee. Der Prophet könnte dann umziehen. Fi athna dhalik barakallahu fikum aslama Abdullah ibn Salam. Subhanallah. Hadi qissa azima. Hadi qissa azima. Abdullah ibn Salam kana ya'lam min kutub al-yahud sifat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سأله عبد الله بن سلام بعض الأسئلة فتأكد أنه النبي فأسلم عبد الله بن سلام أسلم وقال لا تعلن إسلامي حتى تسأل يهود عني لأنهم إذا علموا إسلامي استنقصوني ما عاد يأخذوني فرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم عنه فقال كيف بكم من عبد الله بن سلام فيكم كيف هو يعني فقالوا خيرنا وابن خيرنا فلما أخبرهم بإسلامه قالوا شرنا وابن شرنا طيب أبوه شو دخله سبحان الله روى البخاري من حديث أنس رضوان الله عليه قال فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بالحق وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وإني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلمه ما نعرف هذا الكلام قال فأي رجل فيكم عبد الله ابن سلام قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال أفرأيتم إن أسلم قالوا حاشا لله ما كان ليسلم لا يمكن وكررها وأجابوه حاشا لله ثلاث مرات قال يا ابن سلام اخرج عليهم فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق فقالوا كذبت أي كذاب وفي رواية قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوه قال هذا ما كنت أخاف يا رسول الله وقد أسلم بإسلامي أهل بيته وعمة له تسمى خالدة بنت الحارث وأما غيرهم من أحبار اليهود فما أرادوا كان حبرا من أحبار اليهود علم من أعلام اليهود بارك الله فيكم أزد بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم أبو أيوب الأنصاري دان كام تسوئيم عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام با أين جروس ربينا نيش نومال جروس ربينا فون دن يودن حبر heißt es, mit Achbar al-Yahud. So, der war ein, und sein Vater auch war Großrabbiner. Der war sehr bekannt bei den Juden. Der hat ihm gesagt, ich stelle dir ein paar Fragen. Der hat ein paar Fragen gestellt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat das geantwortet. Abdullah s.a.w. hat ihm gesagt, ich bezeuge, dass du der Gesandte Allahs bist und dass du die Wahrheit sagst. Und er hat den Islam angenommen. Subhanallah. Natürlich, Abdullah s.a.w. hat gesagt, als ich den Propheten s.a.w. sah, ich sah in sein Gesicht, das ist nicht das Gesicht von einem Lügner. Und die Eigenschaften, die er hat, die sind alle die Eigenschaften, die im Tora stehen, von dem letzten Gesandten Gottes. Passt auf, das bleibt bis zum letzten Tag. Egal, was sie verfälscht haben und wie sie das verfälscht haben, die Wahrheit bleibt. Dann kam Abdullah ibn Salam, der sagte ihm, oh Prophet, ich habe den Islam angenommen, aber bitte sag nicht den Juden, dass ich den Islam angenommen habe. Wenn du den Juden das sagst, dann werden sie sagen, der ist Lügner und der ist schlimm. Deshalb hol sie erstmal, lad sie ein und rede mit ihnen und dann soll ich reden. Er hat ihm gesagt, okay. Der Prophet hat sie eingeladen. Der hat ihnen gesagt, Juden, fürchtet Allah. Ihr wisst genau, dass ich der Gesandte Allahs bin. Und er steht bei euch. Und ihr wisst genau, es gibt nur einen einzigen, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und dass ich sein Gesandter bin. Und dass ich euch die Wahrheit gebracht habe. Die haben gesagt, wir wissen sowas nicht. Wir wissen von sowas gar nicht. Der hat gesagt, okay, was sagt ihr zu Abdullah ibn Salam? Da haben wir gesagt, der ist der Beste von uns. Und sein Vater war der Beste. Und der hat das meiste Wissen von uns und sein Vater hat das meiste Wissen gehabt. Der hat ihm gesagt, und wenn ich euch sage, dass er den Islam angenommen hat, die haben ihm gesagt, Gott bewahre, der wird niemals den Islam annehmen. Gott bewahre, der wird den Islam nehmen. Dreimal der Prophet fragt sie. Die sagen, nein, nein, nein, nein, der wird das niemals. Der hat ihm gesagt, Abdullah ibn Salam, komm raus. Der hat ihn versteckt. Komm raus. Der hat ihm gesagt, Abdullah ibn Salam jetzt, Juden, fürchtet Allah, bei Allah, der keinen Partner hat, wisst ihr, dass er der Gesandte Allahs ist und dass er die Wahrheit sagt. Dann haben sie ihm sofort gesagt, du hast gelogen und du bist der Böseste von uns und dein Vater war der Böseste und du bist der Schlimmste von uns und dein Vater war der Schlimmste, du Lügner. Sofort. Der sagte, Abdullah ibn Salam, oh Prophet, ich habe dir doch gesagt, die werden das mit mir tun. Seine Familie hat den Islam angenommen, seine Tante hat den Islam angenommen, aber andere, diese Rabbiner und sowas, haben den Islam nicht angenommen. Aber subhanallah, diese Geschichte, barakallahu fikum, ist sehr wichtig für die Muslime, damit sie ihre Religion richtig, barakallahu fikum, kennen. Das heißt, das ist ein Großgelehrter von ihnen, groß. Und die sagen, subhanallah, die haben gesagt, der ist der Beste. Das ist das Gleiche, was wir heute erleben. Eine Person, die loben ihn, wenn er nur zwei gute Wörter über Islam sagt, oh, am nächsten Tag, der ist schlimm und die zeigen seine Geheimnisse und so. Subhanallah, gestern war die Person doch gut. Und der war der war tolerant und der war barmherzig. Nur weil er zwei Worte gut über Islam gesprochen hat, dann ist er der Schlimmste geworden, der ganze Welt. Das war auch damals so, barakallahu fik. طبعا وفي المدة التي أقامها رسول الله بدار أبي أيوب بركة الناقة قلنا في مكان فبنوا هناك كان هناك كان هو بستان ففي ذلك المكان بنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فكان هناك نخل قطعت وشرع المسلمون ببناء المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يقولون اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة، أو اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم فارحم الأنصار والمهاجرة. وكان علي رضي الله عنه يقول لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما قاعدا ومن يرى عن التراب حائدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل، فقالوا فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. طبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمرة بأمور كثيرة، وطبعا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من المساجد الثلاثة التي يشد لها الرحال، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، يعني ألف صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبه، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. الحديث ما بين بيتي ومو قبري، بيتي، لأنه الناس يقولوا لك قبري، هذا الحديث كذب موضوع. وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حجر حول مسجده الشريف، يعني بنوا له مساكن حتى تكون لزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طبعا في بناء المسجد مر معهم أمور، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يكسر الصخر وكذا ويعمل معهم، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم التراب ويعمل في المسجد، فكان الصحابة أيضا يعملون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الأحيان بارك الله فيكم أصيب أهل مكة الذين هاجروا وأصيبوا بحمى، هي حمى المدينة، حمى المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أن تكون هذه الحمى أن تذهب إلى مكان اسمه الجحفة، وهذا المكان انتهى فيما بعد، يعني الجحفة. بارك الله فيكم. Natürlich, das war wichtig, dass man die Moschee baut. Weil die Moschee, in der Moschee werden die Muslime sich treffen, in der Moschee werden sie beten. Und das hat 7 Monate ungefähr gedauert, bis die Sahaba das gebaut haben. Und derjenige, der mitgearbeitet hat und mitgetragen hat, das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das war ein Garten, das war ein Gartenstück. Und 2 Kinder, Sahel und Suhail ibn Amr, hatten das gehabt. Und der Prophet sagte ihnen, ich will das von euch kaufen, darf sie die Moschee? Und sagt, nein, wir geben das für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sagte, nein, ich muss zahlen, ich muss zahlen. Da hat man gesagt, der Prophet hat 10 Dinar dafür gezahlt, Abu Bakr hat das gegeben. Weil die Kinder, die waren Waisen. Das heißt, sie haben keinen Vater, keine Mutter gehabt. Und deshalb, aber sie wollten kleine Kinder, sie wollten für Allah subhanahu wa ta'ala spenden. Land, ja, damit man Moschee drauf baut. Aber in unserer Zeit ist die Sache anders geworden. Man will ein Stück von der Moschee nehmen, nicht umgekehrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren. Hey Allah, in muslimischen Ländern, a'udhu billah. In muslimischen Ländern, in manchen Ländern, zum Beispiel, die haben einen Platz für die Moschee gelassen, dann kommen manche Leute und die nehmen ein Stück davon. Auf jeden Fall, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mitgetragen und die Sahaba, die haben ihre Stimme so laut gemacht, als sie gebaut haben, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die haben gesagt, nahnu alladhina bay'na Muhammada. Das heißt, wir sind die Leute, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Treueid gegeben haben, dass wir uns bemühen, solange wir leben. Der Prophet sagte, Allahumma la aisha illa aishul akhira. Allahumma arhamil ansara wal muhajira. O Allah, es gibt kein besseres Leben als das Leben in jenseits. O Allah, gib den Leuten aus Medina und den Leuten aus Mekka Barmherzigkeit. Al Muhajirin, die sind die Leute der Auswanderer. Al Ansar, die sind die Empfänger. Ali Ridwanullah Ali sagte, derjenige, der die Moscheen baut, ist nicht wie derjenige und derjenige, der in den Moscheen betet und sitzt und zur Moscheen kommt, ist anders als derjenige, der das nicht macht. Und ist anders auch als derjenige, der sozusagen nicht mitträgt und mitmacht. Der Prophet ﷺ hat mitgemacht, sallallahu alaihi wa. Und die Moschee war klein am Anfang und das war nicht hoch. Und das Dach war von Palmenästen, aber später, barakallahu fikum, wurde die Moschee besser gebaut und man hat sozusagen die Moschee immer vergrößert und verbessert. Eigentlich, die Moscheen sollte man nicht beschmücken. Das sollte man nicht machen. Aber la hawla wa la quwwata illa billah, manche haben das getan. Und jetzt die Moschee ist immer in diesem, da wird man jetzt die Moschee von unserem Propheten in Medina auch vergrößern. Diese Moschee ist wichtig für uns, weil ein Gebet in der Moschee vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wie 1000 Gebete woanders ist. In Haram, in Mekka, ein Gebet in der Moschee ist wie 100.000 Gebete. Ein Gebet in Medina, 1000, ein Gebet in fernen Moschee, Al-Aqsa Moschee, ist wie 500 Gebete woanders. Und der Prophet sagte, inzwischen mein Minbar und mein Zimmer. Mein Zimmer und mein Minbar, dazwischen ist ein Paradiesgarten. Aufpassen! Aufpassen, dann aufpassen, dreimal. Es gibt manche, die sagen, inzwischen meinem Grab und mein Minbar. Mein Grab, mein Minbar, das ist gelogen und erfunden. Der Prophet hat sowas nicht gesagt. Zwischen meinem Grab. Er hat gesagt, zwischen meinem Zimmer, meinem Haus und mein Minbar. Natürlich, das ist ein Platz des Paradieses. Ein Raudam Riyad al-Jannah. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort gebetet hat, weil alles dort gemacht worden ist. Subhanallah. Und um die Moschee hat man, barakallahu fikum, Gemächer für die Frauen von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, hat man für sie dort auch etwas gebaut, damit der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dort leben können. Natürlich, es gab nur eine Frau mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, das war Sauda bint Uzama. Sauda war mit ihm sallallahu wa sallam alaihi. Aber Aisha, die kam erst später, Shawwal, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Hochzeit von ihm. Und als die Sahaba nach Medina angekommen sind, dann barakallahu fikum, haben sie eine Grippe gehabt, das wird Krankheit, das ist diese Medina Humma, hat man gesagt, Medina Grippe, weil das Wetter von Medina nie gekannt haben. Medina ist angenehmer als Mekka, wettermäßig. Und auch die Lage von Medina ist anders. Und die Sahaba, auch manche natürlich, waren traurig, dass sie ihr Land verlassen haben und ihre Stadt verlassen haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dann hat Gebet für sie gemacht, dass barakallahu fikum die Sache anders wird und dass sie Gesundheit bekommen. Ich denke, bis hier ist gut. Bis hier, inshallah, ist gut. Wir wollen nicht länger machen. Das heißt, heute haben wir über Quba Moschee gesprochen, über Salat al-Jumu'ah und dann, barakallahu fikum, über Abu Ayyub al-Ansari, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam angekommen ist in Medina und die Moschee. Und wichtig, heute nicht vergessen, wir haben auch über Islam von Abdullah ibn Salam gesprochen, der große Rabbiner von den Juden in Medina. Der hat den Islam angenommen. إلى هنا نكتفي بهذا القدر. المرة القادمة, das nächste Mal, sprechen wir, barakallahu fikum, über Lage von Medina, politisch, sozial und wirtschaftlich und über die Gruppen, die in Medina gelebt haben. المرة القادمة سنتكلم, barakallahu fikum, عن حالة المدينة السياسية والاجتماعية بعد الهجرة. وعن الناس الذين كانوا في المدينة. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نعم. من دب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم فار عامر بن فهيرة أبو بكر رضوان الله عليه und und der Prophet صلى الله عليه وسلم gab natürlich Abdullah ibn Uraiqat dabei. Ja. Nein, nein, nein, die waren drei. Am Anfang. Amr ibn Fuhayra auch hat ihn am Anfang. Dann später waren sie nur drei. Na. طيب, wie viele Leute sind mit ihm gewandert? Das war Abu Bakr radhiyallahu anhu am wichtigsten, weil Abu Bakr, als er hinter ihm auf der Kamel stand, er saß. Man, das war auch ein Zeichen. Abu Bakr ist mit ihm. Er war immer mit ihm dabei. Ja, As-Siddiq radhiyallahu anhu. طيب, خير, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Heute, wir haben gesagt, wir machen eine Stunde Unterricht. Aber heute machen wir Rabatt für unsere Brüder und Schwestern, weil hier immer Rabatte machen. Winterschlussverkauf. Barakallahu fikum, und weil die Leute Freitag und ich weiß nicht was, dann machen wir zu Ende mit Nital. Ja? Ja? Heute ist Halloween? Dann darf man nicht feiern. Halloween darf man nicht feiern, eh? Aufpassen. Mit diesen Lichtern ist das Halloween, ne? Ja, machen Gesicht. Ja, machen Gesicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Aber ما في عيد ما له علاقة بالعقيدة. ما ختمنا أبو؟ قلنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. انت كان بالك وين تاني؟ طيب ما انت قد تختم؟ طيب قول ايه النبي صلى الله عليه وسلم في 16 سنة ايه يعني كان يعني مكان يعني معين شو اسم الفرن المكان؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لا كان يعني يدرس يعني صحابة قلنا يعني في البيت اللي كان بيدرسه فيه كان اسمه دار الأرقم من الأرقم لا لا مو معروف اين بالضبط في ناس تستطيع تقول لك هون او هون اما بالضبط وين ما في لا der Bruder fragt sagt weiß man wo dar al arqam nur al arqam war und wo der prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam sein haus in mekka gehabt hat und sowas kann man das heute wissen eigentlich nicht es gibt natürlich manche leute die ungefähr wissen könnten Aber genau, wissen Sie, das ist das Gleiche mit den Gräbern von Al-Baqir. Das ist genau mit dem Friedhof von Al-Baqir. Man weiß nicht genau, welches Grab zu wem gehört. Also man weiß nicht, wo Aisha ist zum Beispiel, oder wo Fatima ist, oder wie die anderen Sahabe sind. Man weiß es nicht. Man weiß nur, die Sahabe sind dort bestattet. Aber wo genau, das weiß man nicht. Und das ist eine Gabe. Allahs. Weil wir sehen heute Leute, die Gräber sowieso anbeten. Und dann, wenn sie wissen, das ist Grab von Fatima, dann hast du, dann die Schia, die werden niemals diesen Platz verlassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Khairan, inshallah. طيب خلص ننتهي ان شاء الله morgen بارك الله فيكم ist Seminar bei uns in Leipzig Seminar in Leipzig ان شاء الله das fängt ab 13 Uhr ja es gibt einen Raum hier in Paltok das heißt Licht des Islam die sind diese Ahbash بارك الله فيكم die sind sehr schlimm die sind Lügner Und die lügen über Allah und seinen Propheten und die reden schlecht über manche Sahaba. Und diese Leute, wal'iyadu billah, die haben falsche Aqida. Was sie sagen vom Glauben, hat kein einziger Sahabi von unserem Propheten gesagt und kein einziger Gelehrter, außer von diesem Abdullah al-Harari. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, diesem aufpassen, barakallahu fikum. Wir sagen das immer, aber manche Leute, die wollen uns vielleicht nicht vertrauen, oder die wollen nicht zuhören, bitte, das ist ihre Sache. Wir haben tausendmal gesagt, bitte, man kommt zum Unterricht hier in Paltok, man braucht mit den anderen nicht zu chatten, da kommt man speziell, da kommt man zum Raum, macht man mit, und wenn wir zu Ende kommen, dann sagt man, Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, und da geht man raus und fertig. Aber dass man zu diesen Rollen wie Licht des Islam oder ich weiß nicht, Ahl-Sunna nach vier Madhahib oder diese neue ايش ماني ميشيغان فيسندا بارك الله فيكم دول لمن اوف باسن دول لمن اوف باسن und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Schaut mal, diese Ahbash, die tun 3000 Beweise in Mülleimer. 3000 Beweise tun sie in Mülleimer. Und die nehmen, wal'iyadu billah, eine Erklärung, die keiner auch von Sahaba, die keiner von Gelehrten, und wir fördern diese Leute heraus, dass sie uns nur eine einzige Überlieferung, die authentisch ist, bringen mit dem, was sie sagen. Es gibt nicht. Aber die lügen über Ali ibn Abi Talib radhiyallahu alayhi und sagen, ja, Ali hat das gesagt und Ali hat das nicht gesagt. Trotzdem, die sagen, du darfst nicht fragen, wo ist Allah? Okay, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Frage gestellt oder nicht? Das steht in Sahih Muslim, das ist ein authentisches Hadith und merkwürdig ist, Al-Imam al-Nawawi sagt, das ist sahih und Ibn Hajar al-Asqalani sagt, das ist sahih. Und nicht nur diese, das steht bei Muslim, das wird Muslim selber sagt, sahih. Der Prophet sagte, wo ist Allah? Die Sklaven sagt, Fitzama, das bedeutet über dem Himmel, oben. Wer bin ich? Du bist der Gesandte Allah. Er hat gesagt, sie ist gläubig. Lass sie frei. Oder lass sie sozusagen von Sklaverei frei. Das wird, ja, aber diese Leute kommen und die lügen, die sagen, diese Überlieferung wäre schwach. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Okay, wenn auch diese Überlieferung schwach wäre, was nicht der Fall ist. Ja, was sagen wir zu dem Koran? Alaikum salam. Und wenn du sagst, Allah ist über dem Himmel oder oben, die sagen dir, ja, du machst Allah wie Körper und so weiter und so weiter. Wer hat Allah wie Körper gemacht? Das habt ihr euch in euren Köpfen getan. Wir haben das nicht gesagt. Sagen, für Verneinung einer Eigenschaft Allahs oder für Bestätigung, wir brauchen klaren Beweis. Wenn du etwas von Allah verneint oder wenn du etwas von Allah bestätigst, dann brauchst du einen Beweis bezüglich Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, wo ist ihre Beweise? Die haben nicht. Was ist ihre Aqida? Die wissen nicht. Sag ja, wir machen Metapher. Warum machst du Metapher? Sagen ja, du kannst nicht sagen, Allah ist oben. Wieso? Ob Allah selber gesagt hat, ja, khafuna rabbahum min fawqihim. Allah selber sagt, die fürchten Allah, welcher über ihnen ist. Subhanahu wa ta'ala. Dann, was sagen wir? Aber die verstehen, diese Leute, die verstehen das nicht. Allah hat uns erschaffen und er ist über uns. Das heißt nicht, dass er Platz braucht oder dass er Zeit braucht. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala existiert. Aber diese Leute glauben an einen Gott, der nicht existiert. Möge Allah uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Aber ich sage, Brüder und Schwestern, geht zu solchen Räumen nicht. Aber jeder muss für sich selber entscheiden. Aber für mich, Al-Ahbash, ja, Latif, die lügen, aber wie? 100 pro. Ja, Latif, wie sie lügen. Ich habe gehört, auch ihr Shaitan ist gestorben vor ein paar Wochen. Ja, oder? Ja, ich habe so gehört, vielleicht. Al-Harari ist gestorben. Allah hat ein Shaitan. Ich weiß nicht, aber ob das so ist. Ja? Alhamdulillah. Man hat ihn im Mond gesehen. Okay. Man hat ihn im Mond? Im Mond. Auf einmal im Mond? Ich darf nicht sagen, ich habe ihn im Mond gesehen. Ja, okay. Das ist dann ein Beweis, dass er Lügner ist. Wenn sie ihn im Mond gesehen, weil der Scheitan macht das. Ja, das ist ein Beweis gegen sie, nicht für sie. Und auch wenn sie ihn im Mond sehen, was heißt das? Möge Allah uns bewahren. Dann خير inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah. Ich weiß nicht, was los ist. Gibt es Neues in Deutschland? Nur diese Sache mit Bayern und ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, die Presse seit 2-3 Tagen. Was ist los in Deutschland? Gibt es Neues? Weil die Presse, die ist dies in diesen zwei Tagen, ich meine, die wollen nur mit mir Interviews haben und die wollen mit mir, die wollen mich in TV einladen und sowas. Was ist so? Comeback von dem Leipziger Imam. Aufpassen. Obama wird Präsident und Leipziger Imam kommt zurück. Allahumma barak. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس مورشن سم سيمينار Kann man das gehorchen? Bismillahirrahmanirrahim.